Begegnungen aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Begegnungen. Durch Straßen wandernd sehe ich euch an. Dich Mädchen wünschend, wollender dich Mann. Es gibt so plötzlich blitzende Gesichter, so innig Lichte wie der Nächte Lichter. Im dicken Strom der unsichtbaren Leute, wie blinkt ihr auf, ihr sternenhaft durch Freude, du mit den Augen tief wie Silber, du mit Haar verkündend deines Denkens Ruh, und Busen leicht zweieinig wie der Gang, der Füße mit dem hell verschlungenen Klang, manchmal bewegen sich mit Inbrunst Hände, als hülfen sie mir über starrste Wände, und Männerlippen breit geflügelt schweben, bewusst wie über einem Schiff voll Leben, und Stirne du, die gerade Grenzen stellt, zwischen durchstrahltem Geist und stumpfer Welt, ihr nicht sehr vielen, doch so vollen ihr, von andrer Höh, von gleichem Licht mit mir, uns dient die Erde nur, uns selbst zu sehen, wir halten recht weit weg, ihr drehend Wehen, doch bringe ich euch wohl in leise Worte, ich bring euch nicht in meine arme Pforte, ich komm, ihr kommt, wir treffen uns, vorbei, es rauscht der Straßen dichtes Einerlei. Ende von Begegnungen.